1 Live. Infos. Mit Christina Kalaminos um 7 Uhr. Räumung von besetztem Tagebau Garzweiler. Ticketfreier Tag beim Nahverkehr im Rheinland und das Wetter Sonne pur. Räumungsaktion. Braunkohlegegner halten den Tagebau Garzweiler im Rheinland weiter besetzt. Seit Stunden sind Polizisten dabei, das Gelände zu räumen. Mehrere Aktivisten wurden festgenommen, unter anderem wegen Hausfriedensbruch. Gestern waren hunderte Aktivisten in den Tagebau eingedrungen und hatten Bahnstrecken für den Kohletransport blockiert. Sie fordern einen schnelleren Kohleausstieg. Massenproteste. In Tschechien wollen heute hunderttausende Menschen auf die Straße gehen gegen Regierungschef Babiš. Sie fordern seinen Rücktritt und unabhängige Ermittlungen. Der Multimilliardär steht im Verdacht, sich mit EU-Geldern bereichert zu haben. Die Demo-Veranstalter rechnen allein in der Hauptstadt Prag mit bis zu 350.000 Teilnehmern. Es könnte die größte Demo in Tschechien seit 30 Jahren werden. Freifahrt. Wer im Rheinland heute mit dem Bus oder der Bahn fahren will, braucht nicht überall ein Ticket. Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg sind die Fahrten bis morgen früh um 3 kostenlos. Ziel ist, dass mehr Menschen den Nahverkehr nutzen. Frank Piotrowski berichtet. Ein Tag lang ohne Ticket fahren und das so oft man will. Das gilt unter anderem bei den Kölner Verkehrsbetrieben, den Stadtwerken Bonn und den Regionalbahnen der Deutschen Bahn oder von National Express. Wer die Grenzen des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg verlässt, muss allerdings einen Fahrschein für den angrenzenden Verkehrsverbund kaufen. Auch die KVB-Leihräder sind nach Angaben der Kölner Verkehrsbetriebe in den ersten 30 Minuten kostenlos. Das gilt sonst nur für Abokunden. Mega-Gottesdienst. Der BVB macht in seinem Stadion heute Platz für eine besondere Veranstaltung. Statt zum Fußballgucken treffen sich da später Zehntausende zu einem Gottesdienst. Mit dem geht der evangelische Kirchentag in Dortmund zu Ende, zu dem seit Mittwoch mehr als 120.000 Besucher gekommen sind. Gestern war auch Kanzlerin Merkel da. 1 Live. Sektorwetter. Das wird heute richtig schön, viel Sonne und so gut wie keine Wolken. Und es wird heißer, Gummersbach kann 26 Grad schaffen, Bielefeld 27, in Witten sind 29 Grad drin, in Pulheim und Dorsten 30. Der Hochsommer bleibt auch erstmal und die Temperaturen gehen noch höher, morgen auf bis zu 35 Grad. Stauschau. Mit einer Meldung, die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Holmer und Kreuz Grembeck in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis 10 Uhr dicht. 1 Live. Mit Benny Bauerding. Morgen ihr Lieben. Gestern schon erzählt hier in 1 Live, ich habe genau einen Fan da draußen. Und zwar meine Mutter. Ja, die guckt auch immer auf 1live.de die Webcam an, wenn ich Sendung habe. Und dann schrieb die gestern ernsthaft Benjamin. Benjamin sagt hier nur, wenn es Ärger gibt. Benjamin, nimm die Füße runter vom Stuhl. Oh Mann, ich fürchte, man bleibt irgendwie immer Kind, ne? Never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard, holding on to gesprochen, also von meiner Mutter. Die ist so eine Kandidatin, die würde ich auch zutrauen, dass sie jetzt um kurz nach 7 anruft, um mir von ihrem neuen Grill zu erzählen, den sie gekauft hat. Oder von den neuen Blümchen, die sie irgendwo im Garten eingepflanzt hat. Ja, da gibt es eigentlich nur einen Anruf, der um 7:09 am Sonntag noch nerviger ist. 1 Live, die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Ja, guten Tag, ist der Dennis, so, ne? Boah, ey, Leute, habt ihr das mitbekommen? Die Österreicher, so, ne? Die haben uns verklagt. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Weil wegen der Maut. Also, nicht, was ihr jetzt denkt, so hier, Mauttaschen. Ja, muss man drüber nachdenken. Ihr wisst doch, was das ist, wenn ihr schon mal in Italien oder in Frankreich gewesen seid. Da fahrt ihr auf der Autobahn und mittendrin müsst ihr voll bremsen, da sind so kleine Kastenhäuschen. Und dann musst du wie im Phantasialand Eintritt zahlen. Wir waren damals das erste Mal da. Hey, ich zu der Frau erstmal so. Guten Tag, ich hätte gern ein Big Mac-Menü. Dann 2 Junior-Tüten und die so. Ich so, okay, dann nur 2 Baguettes. Fand die nicht lustig. So, jetzt haben uns die Österreicher verklagt, weil die Deutschen das auch machen wollten. Und zwar alle, die von außerhalb kommen, sollten jetzt Maut zahlen für die Autobahn, so, ne? Und die Deutschen? Nicht. Das sollte dann so über die Kfz-Steuer oder so gemacht werden, so, ne? So, und jetzt waren die Österreicher voll dagegen gewesen hier. Und die Käseschnittchen, ne? Die geckischen Arme, geckische Stulpenfresche. Nee, wir wollen keine Mautschale. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, so, der hat dann gesagt, so, nee, Deutschland darf sie jetzt nicht. Ey, die Autos haben vielleicht Probleme. Es geht doch noch viel schlimmer, so, ne? Ich zum Beispiel, ich muss für was bezahlen, was ich gar nicht benutzen will, um dann damit irgendwo hinzukommen, wo ich gar nicht hin will. Und zwar den Bus zur Berufsschule. Da regt sich keiner auf, sagen die Franzosen, die Holländer gar nichts, so, ne? Ey, übrigens, die Holländer, ne? Dann darf man aber in Roermond für den scheiß Parkplatz auch noch bezahlen, so, ne? Weißt du, was ich demnächst zu dem sag, zu den Holländer? Hals, Maut!

things I've done. I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, you frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can. Dark in the cold December, but I got you to give me room. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Sektor. Der Sektor. Egal, ob man irgendwie aus Westfalen kommt, aus dem Ruhrgebiet kommt, aus Köln, Rheinland, wir gehören irgendwie zusammen. Jede Stadt hat irgendwie was anderes zu bieten. Ihr lebt im Sektor. Ihr seid der Sektor. Eins live. Für den Sektor. Egal, wo du hinkommst, du bist immer aufgenommen. Das ist einfach die Einzigartigkeit der Menschen. Es ist mein Zuhause, es wird auch immer mein Zuhause bleiben. Zuhause ist immer nur du. Radio mit euch und für euch. Es wird halt nie langweilig. Der Sektor ist halt unser Zuhause. Das ist so ein Gefühl, das man hat. Wir zusammen sind der Sektor. Heimatliebe, würde ich sagen. Sektor rules. Eins live. Eins live. Stauschau. Halb acht, eine Meldung. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Heumer und Kreuz Gremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt, und zwar noch bis 10. Eins live. Mit Benny Bauerding. Hey, ich weiß ja nicht, wie ihr so feiert oder vielleicht gestern gefeiert habt, aber wir haben ja mit euch 3 Tage durchgemacht und durchgefeiert bei 1Live 3 Tage wach, und da muss man sich ja auch schon mal, muss man sich ein bisschen gemütlich machen, ne? Ja, dann können wir gleich die Hose vorne ausziehen und dann geben wir richtig Gas. Ja, geil, Junge! Hose ausziehen oder einfach nur rumschreien. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll, aber auf jeden Fall ist gut gefeiert worden, auch bei ihr hier. Das ist Amelie, und die Bochumerin ist gestern Abend auch rumgekommen. Und wie ihr Konzert war, das hört ihr gleich hier bei uns in 1 Live. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. You bring an energy I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you and me, I've never had a choice. You feel like home. You're like the opposite of all of my mistakes. Tear down the biggest walls and put me in my place. I know that kind of comfortable you cannot replicate. You feel like home. So if you're asking me, say, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it. just to get some time back, that's right. Cause for you and me, I got no alibi, you feel like home. Oh, so if you're asking me, saying, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it. Boy, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it. One note comes to life. It's a wonderful life. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Girls in the sky, and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing. Oh, yeah. Here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run. The heat is in your head. They seem to hate you. Cause you're there. I need a friend. Ooh, I need a friend to make me happy. Wahnsinn. Ey, einfach Wahnsinn, wie standfest ihr seid. Ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, der Hammer, wie gut ihr feiern könnt. 1 Live. 3 Tage wach. In Gelsenkirchen. Also 3 Tage würde ich nicht durchhalten. Amelie hat gestern auch gespielt in Gelsenkirchen. Die Gute kommt ja auch aus dem Pott, aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum vor einem Jahr. Hätten die meisten vermutlich noch gesagt, Amelie? Wer ist denn das nochmal? Dann haben wir ihr aber im Dezember den Förderpreis der 1 Live Krone verliehen. Sonderpreis, weil sie, ja, wir haben sie so sehr abgefeiert und wollten sie irgendwie einfach supporten auf ihrem Weg. Und jetzt spielt sie da vor ausverkaufter Hütte im Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen. Hallo Gelsenkirchen! Ich bin Amelie und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich würde schon fast sagen, dass es ein bisschen intim war. Also es war ganz anders als die Konzerte, die ich so schon erlebt habe. Also ich fand die Atmosphäre Wahnsinn. Durch ihre Songs hätte ich gedacht, die ist eher so ein bisschen stiller und ruhiger. Und die war super gelaunt, hat super Stimmung gemacht. Maybe you just wasting my time. Maybe loving you is a crime. Sehr intensiv, wir waren viele Leute auf engem Raum. Hat mega Spaß gemacht, das ist auf jeden Fall total entspannt. Oh My war auf jeden Fall mein Highlight. Oh My, oh My, oh My, oh My, I've been feeling so fly. Das Highlight war auf jeden Fall der erste Song. Leute, wo sind die Arme? Die Stimmung war super, alle Leute waren gut drauf, alle ein bisschen getanzt. Nicht so schüchtern. Ich fand sie sehr authentisch und sympathisch auf jeden Fall. Ich hab grad auch ein Foto mit ihr gemacht, ich find's super. 1 Live. Common sense is not that common. That's what Gucci told us. For you it seems that we can afford it. To cop the new red, that's a must. Grandma's money you spent for the new CTG. But what you label her as your MVP. Yeah. Fendi, Louis Vuitton. Yes, I don't look like Yves Saint Laurent. Don't wanna see a Ferrari. Ain't finna your luxury. When I about that thing, sorry. There's no ice on my wrist. Don't wanna join your haters. Common sense is what you have missed. Ferrari, haven of your luxury. We're not about that thing, sorry. There's no ice on my wrist. Don't wanna join your haters. Common sense is what you have missed. We don't wear the new Balenciagas, sticking to the good old things. Never been to the Bahamas. We dreaming about the 500 bands. Yeah. Prada, Fendi, Louis Vuitton. Yes, I don't look like Yves Saint Laurent. Don't wanna see a Ferrari. Ain't finna your luxury. When I about that thing, sorry. There's no lights on my wrist. Don't wanna join your haters. Common sense is what you have missed. A Ferrari, ain't been in your luxury. When I about that thing, sorry. There's no ice on my wrist. Don't wanna join your A-list. Common sense is what you admit. In Gelsenkirchen. Live aus dem Hans-Sachs-Haus. Amelie. All my ladies. All my ladies. Wind to the left, wind to the right. right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the guest list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rossino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Be out too late. Oh yeah. Step three. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step four. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rossino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me off everything where you want. Put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. You say I'm love all the way me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stop up on it. Bad girl, no for the thing. No for the thing, say no for the thing. Bad girl, mashing up the thing. Mash up the thing, pon him. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rossino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Sonntags, da sitzt man ja manchmal so am Küchentisch, ne, blättert nochmal so ein bisschen die Zeitung durch und guckt, was die Woche über so passiert ist. Und das machen wir um 7:45 jetzt auch, nur dass wir nicht durchblättern, sondern nochmal durchhören in unsere Bilder der Woche. Wenn sich der Verdacht bestätigt, das wäre schon ganz schön krass. Im Fall des erschossenen CDU-Politikers Lübcke in Kassel geht die Bundesanwaltschaft von einem rechtsextremen Motiv aus. Die höchsten deutschen Ermittler haben den Fall heute übernommen. Wir gehen natürlich auch der Frage nach, ob bislang unbekannte Hintermänner in die Tat eingebunden waren. Ein 45-jähriger Verdächtiger sitzt in U-Haft, der ist mehrfach vorbestraft. Und könnte den CDU-Politiker Lübcke erschossen haben, weil der sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal. Für Bundesinnenminister Seehofer ist der Angriff auf den Kasseler Regierungschef Lübcke einer auf uns alle. Who's Future? Who's Future? Friday for Future, und zwar dieses Mal in der International-Ausgabe. Die Schülerbewegung hat in Aachen vielleicht die größte Klimademo auf die Beine gestellt, die es in Deutschland je gab. Die Organisatoren sprechen von 40.000 Teilnehmern. Aus insgesamt 16 Ländern, die da alle mit Bussen und Zügen angereist sind. Es ist tatsächlich die Leute hier ankommen zu sehen, das ist extrem krass. Wir zeigen, dass wir international gegen die Klimakrise geeint sein müssen. Deswegen haben wir Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa dabei. Es geht um unseren Planeten. Wenn nicht jetzt, handeln wir dann. Dass es eben jetzt diesen drastischen Politikwechsel braucht, das zeigen wir heute. Natürlich sind wir besorgt über die Situation und setzen auf diplomatische Verhandlungen. Ja, es klingt alles ziemlich brenzlig, was zwischen den USA und dem Iran abläuft. Erst der Zwischenfall mit angegriffenen Frachtschiffen an der iranischen Küste, jetzt die nächste Eskalationsstufe. Der Iran hat eine amerikanische Drohne abgeschossen. US-Präsident Trump wollte daraufhin offenbar mit einem Angriff reagieren. Er twitterte, dass er den aber in letzter Minute gestoppt habe, um 150 Tote zu verhindern. Ich dachte nach und sagte, es ist nicht verhältnismäßig. I didn't think it was proportional. 1 Live mit Benny Bauerding. Says she tied a little money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like I'm Lil'

Benny Bauerding. Und New Divide hier in 1 Live. 4 Minuten sind es noch bis 8. Vor den 1 Live Infos habe ich noch The Chainsmokers und 5 Seconds of Summer für euch. Who do you love? Schönen guten Morgen. Yeah. Found cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke. I was teasing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You're moving different when we making love. Baby, tell me ooh, de-la-de-la-da. I wanna know the truth. Ooh, de-la-de-la-da. I know it's someone new. You gotta make it easy. Where you been sleeping? This shit is keeping me up at night. Just a minute. and switching your alibi. Stuttering when you reply. You can't ever look me in the eye. I can tell, I know you're lying. Cause you've been acting so conspicuous. You flip it up.